Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo liebe Leute, hallo böse Leute und hallo die Welt da draußen. Hier ist wieder euer Ruben Vagabund und dieses Mal geht's einfach mal weiter mit dem Podcast, mit dem Dialekten-Podcast in der abstrakten Suche nach der Biografie. Ja, freilich, wie wir so in Bayern sagen würden, wenn ich in Bayern leben würde. Tue ich aber noch nicht, wer weiß, vielleicht tue ich es eines Tages. Vielleicht sogar in München, das ist meine Lieblings-Bayern-Stadt. Und zwar nicht, weil es da dieses kleine Bierfest gibt, also Oktoberfest wird das genannt. Die meisten von euch kennen es vielleicht. Naja, wenn nicht, einfach mal auf die Münchner Touristenseite gehen und dann findet ihr schon ein paar Infos darüber. Auf jeden Fall, wieso ist München meine Bayern-Lieblingsstadt? Also erstens, ich kenne nicht so viele Bayern-Städte. Ich kenne halt eben Coburg, Kronach. Kronach finde ich auch schön. Ich kenne Nürnberg. Nürnberg finde ich ganz schlimm. Ich habe mal versucht, da ein Auto zu parken. Würde ich keinem empfehlen. Und ich kenne München. Also ich war nicht sehr lange in München. Ich war dreimal bisher da, zweimal wegen des Oktoberfestes und einmal wegen irgend so einer Demo. Und ich schäme mich jetzt gerade, da ich nicht drauf komme, worum es ging. Also ich glaube nicht, dass es um, also es ging auf jeden Fall nicht um Atomenergie, es ging auch nicht um irgendwie, also ich bin gegen Faschos und so, da demonstriere ich auch gerne. Ich glaube, es war irgend so eine Gothic-Sache oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es war keine Gay Parade. Da habe ich nichts gegen, da marschiere ich aber nicht mit. Also wie auch immer, falls ich irgendwann mal in Bayern leben sollte, dann könnte ich mir ja vorstellen, dass es München sein wird. Denn die Stadt finde ich doch eigentlich sehr schön. Ansonsten mal über Städte zu reden. Was sind meine Lieblingsstädte Deutschlands? Berlin. Und zwar finde ich Berlin Mitte super. Mit dem Laden Kauf dich glücklich. Ich weiß nicht, ob es den Laden noch gibt. Falls jemand den Laden kennt, bitte mailen und aktuelle Fotos schicken, denn die Website ist irgendwie nicht mehr so aktuell. Dann Bremen. Bremen finde ich super schön. Auch wenn das Wetter total seltsam ist, aber ich habe mal einen Monat lang in Bremen gelebt und da sollte man wirklich mal einen Monat lang leben. Dann habe ich 6 Monate in Erfurt gelebt. Erfurt finde ich auch toll. Im Sommer viel besser als im Winter, aber toll. Die Menschen sind da einfach freundlich. Naja, ansonsten finde ich ganz viele Kleinstädte gut. Hannover finde ich ganz schön. Gibt es Städte, die ich nicht mag? Ja, Hamburg mag ich nicht wirklich. Und zwar, es liegt nicht an der Stadt, es liegt daran, dass ich da nur 3 Tage verbracht habe. Und Hamburg ist so eine Stadt wie in Frankreich Marseille. Sagen wir mal, ihr geht nach Marseille, ihr habt keine Bekannten dort, ihr geht als Tourist dahin, ihr weißt nicht, wohin gehen. Und in 99,9% wird es so ausgehen, dass ihr die Stadt nicht mehr mögt. Und so ging es bei mir mit Hamburg. Also ich kam im Bahnhof an, ich wollte eine Kunstgalerie besuchen, ich kam auf der anderen Straßenseite raus. Es war die Reeperbahn, es war schrecklich, ich wollte eigentlich nur Kunst sehen. Dann habe ich einen Hasen, also so einen Plüschhasen, mit so einem ganz großen Ding hängen sehen. Also was das Ding ist, das kann sich jetzt jeder denken, das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Auf jeden Fall, sowas möchte ich eigentlich nicht sehen. Bin ich eine Lusche deshalb? Vielleicht. Ist mir auch scheißegal. Sowas will ich nicht sehen. Insbesondere nicht am 12 Uhr mittags. Denn ich wollte ja Kunst sehen. Und sowas ist keine Kunst für mich. Obwohl, könnte auch Kunst sein, wenn es in einer Galerie hängen würde und irgendwie ein Okay, ich rede jetzt einfach mal nicht mehr darüber, denn also ich mag es auf jeden Fall nicht und ich mag die Reeperbahn nicht und ich mag diese Seite, wo ich da rausgekommen bin, nicht. Auf jeden Fall, um es kurz zu fassen. Also kurz, ich rede ja schon ziemlich lange. Diese Episoden werden ja immer länger. Ich habe irgendwie Lust zu reden. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder mal an Uli, der mir gesagt hat, ich würde schon selber drauf kommen, was Haus 8 sein soll. Nun, lieber Uli, ich habe lange drüber nachgedacht, fast anderthalb Stunden. Ich komme nicht drauf. Also ich habe jetzt auch versucht, das zu googeln, mehrfach. Da kommt auch nichts richtig Vernünftiges raus. Und du hast ja gesagt, es ist keine Straßennummer, also oder Hausnummer. Also was ist Haus 8? Ansonsten möchte ich euch ganz kurz sagen, ich habe mal gehört, dass es nicht Menschen gibt, die zu viel reden. Es gibt nur die Menschen, die zu wenig zuhören. Und da habe ich mich jetzt entschieden, mal zuzustimmen. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörern und der ansteigenden Hörerschaft. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal richtig ausgesprochen. Und die zweite Band, die ich euch heute vorstellen möchte, die auch mir ihr Okay gegeben hat, damit ich die vorstellen darf, heißen Charivari, sind eigentlich ganz und gar nicht bekannt. Und wie immer, wenn ihr mehr über die Gruppe wissen wollt, die kommen übrigens aus der Region, die Sarthe heißt, liegt etwas im Norden Frankreichs, also nicht so weit weg von Paris entfernt. Auf jeden Fall, wie das Lied heißt, worum es geht und alles andere, könnt ihr auf meinem Blog erfahren, und zwar rubenvagabund.blogspot.com. Oder ihr mailt mir und ich antworte euch dann auch meistens, vielleicht nicht gleich am selben Tag, aber ich bislang beantworte, oh Gott, Deutsch wird auch immer schwieriger, beantworte ich die meisten Mails oder sagen wir mal alle Mails, die ich bekomme, auch die, die weniger freundlich sind, wobei ich gestehen muss, davon gibt es nicht wirklich viele. Also, mailen könnt ihr mir an die Adresse, wie immer, rubenvagabund@gmail.com. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Charivari. Servus, euer Ruben Vagabund. Alors vas-y, viens, monte dans mon palace, tu auras du monde à la gratte et à l'accordéon.